Heute arbeiten die Geheimdienste der ganzen Welt mit der Parapsychologie und den geistigen Kräften, sagte ich. Das Heer Chiles sollte einen zweiten Körper schaffen, eine Art Aura, bestehend aus unsichtbaren Direktoren. Darüber habe ich mich nicht weiter ausgelassen, habe es aber mit aller Deutlichkeit gesagt. Was Sie davon verstanden haben mögen, weiß ich nicht. Kurz danach ist die Direktion der nationalen Intelligenz, der DINA, geschaffen worden. Vielleicht haben Sie das Wort Aura verkehrt übersetzt. So endete diese Begegnung, alle erhoben sich, ich reichte jedem die Hand und ging. Danach ist alles genau wie gesagt eingetroffen. Die kommunistische Wut kannte keine Grenzen, ein kleines Land hat sie international geschlagen. Die Wut richtete sich auch gegen die Vereinigten Staaten, die jenem kleinen Satellit erlaubt hatten, so weit zu gehen. Man konnte nicht glauben, dass sie an allem keinen Anteil hatten, auch nicht an der Liquidierung der kommunistischen Partei. So kam es, dass man zuerst daran dachte, Peru mit russischen Panzern und Flugzeugen zu bewaffnen, um uns so von da aus zu überfallen. Dann dachte man an Argentinien. Danach versuchten die Sowjets, sich an Portugal schadlos zu halten, dort die Lebensinteressen der NATO verletzend, das aber nichts mit dem in Chile Geschehenen zu tun hatte. Sie zogen sich zwar wieder aus Portugal zurück, hielten sich aber dafür an Angola. Kissinger war ein Spezialist darin, mit den Sowjets zu verhandeln, ihnen materielle und geistige Gebiete als Ausgleich überlassend. Ich wollte meinem Land helfen und bot meine Mitarbeit an. Konsequent in der Art meiner Ausführungen und die Dinge innerhalb des Gesamtrahmens der weltlichen Geschehnisse zu sehen, sandte ich einen Brief an den Minister des Auswärtigen, Admiral Huerta, da dieser es war, mit dem ich in Verbindung treten musste und dem ich jenen Empfang bei der Regierungsjunta verdanke. Ich schlug ihm vor, die Hilfe meiner Freunde in Anspruch zu nehmen und diese zu besuchen, um ihnen unseren Fall darzulegen. Frau Indira Gandhi, Indiens Premierministerin, Tito, der zu jener Zeit noch am Leben war, Kirchschläger, Österreichs Präsident, Waldheim, Generalsekretär der Vereinten Nationen, Roberto Ducci, Generaldirektor des Außenministeriums von Italien, meine Kollegen in Jugoslawien und Österreich und so weiter. Um den von mir Vertretenen mehr Gewicht zu verleihen, bat ich um die Wiedereinführung in den Rang eines Botschafters, da ich der Einzige war, den Allende entlassen hatte. Noch heute glaube ich, trotz meines Pessimismus hinsichtlich aller dieser Angelegenheiten der sichtbaren und zufälligen Politik, dass man etwas erreichen hätte können, denn noch stand ein enger Handlungsraum zur Verfügung, wie derjenige zwischen der Wand und den Stühlen in dem Saal der Begegnung mit der ersten Junta. Für die Sympathien und die Freundschaft zwischen den Menschen. Etwas hätte ich in jenem entscheidenden Augenblicken tun können. Der Außenminister, der Admiral, ließ mir nach sehr kurzer Zeit eine Antwort zukommen und teilte mir mit, dass kein Geld vorhanden sei, dass sie für meine Reisen zu arm seien. Wieder einmal hat mich das Schicksal beschützt. Mein Arbeitszyklus in der äußeren Welt und in der Diplomatie war für immer beendet. Ich konnte mich nicht kompromittieren durch all das, was danach geschehen ist und völlig unvermeidbar war in Anbetracht der Lage, in der sich die grundlegende Struktur des Menschen in Chile befand, seine rassische Gestaltung, der Zyklus seines bereits beendeten Mestizentums. Während ich damals das Verteidigungsministerium in Richtung Außenministerium verließ, durch jene von Panzern patrouillierten Straßen marschierte, mit den Geräuschen zeitweiliger Schüsse, dachte ich an die soeben erlebte Szene. Am Kopfende des Konferenztisches befand sich jener Mann, den das genetische Schicksal bestimmt hatte, in Chile in den kommenden Jahren eine noch niemals bis heute und zu allen Zeiten seit Portales erlebte Diktatur auszuüben. Es war klar, noch war er nicht der unbestrittene Chef, noch war es bei dem militärischen Aufstand gewesen. Es geschah genau wie mit Franco in Spanien, der auch kein charismatischer Führer war, bis die Ereignisse ihn allein an der Macht beließen. Der Fall Pinochet war anders, weil er selbst seinen Rivalen in der Junta, den Luftwaffengeneral Gustavo Leift, entfernt hatte. Welchen Eindruck sie auf mich machten? Leift, fast ein Zivilist, was bei Fliegern sehr natürlich ist, hatte eine andere Erziehung als die preußische des Heeres und die englische der Marine genossen. Admiral Merino war ein Kavalier mit einer Pistole auf dem Tisch. Das war aus meiner Sicht bezeichnend für ihn. So etwas Ähnliches wie Admiral Careno bei dem Erdbeben in Valparaiso, der alle Räuber und Brandstifter kurz entschlossen erschießen wollte, die die Katastrophenlage ausnutzten. Der General der Carabiniers hatte einen sephardischen Familiennamen, war sehr schlau, ein steter Besucher der Synagogen und fest entschlossen, sich keine weiteren Probleme als die unumgänglichen aufzuladen. Was den Kinche betraf, wer der Kinche sein würde, war ganz genau der Typ eines Kinche. Es ist 10 Jahre her. Er hatte eine schmale Stirn, einheimische Züge, trotz seiner blauen Augen. Seine Psychologie muss die Folge seiner rassischen Art sein, sehr misstrauisch und ohne einen einzigen der Wesenszüge, die General Carlos Ibáñez auszeichneten, der mich für Indien ernannt hatte, so wie er Neruda in den Diplomatendienst berief und Gabriela Mistral nach Chile holte, um ihr eine Ehrung zuteilwerden zu lassen. Danach, wie ein Vater oder Großvater, legte er ihr Geld in die Tasche, weil sie es auf der Rückreise in die Vereinigten Staaten brauchen würde, wo sie als Konsulin auf Lebenszeit diente. Dieselbe Geste hatte Franco mit Leon de Grelle, als er ihn vor den Alliierten rettete, aus dem einfachen Grund, weil er katholisch war und Laval nicht rettete, weil dieser es nicht war. Er hatte de Grelle einen Umschlag mit Geld gesandt und ihn in Sevilla versteckt, während er vorgab, ihn nach Übersee schicken zu wollen. Ich habe einmal einen Freund gefragt, den französischen Botschafter in Afghanistan, Christian Belle, einen Hochintellektuellen, der in Chile gelebt hat, warum hat de Gaulle André Malraux zum Minister ernannt, dadurch einem Schriftsteller sein Vertrauen schenkend? Er antwortete, weil im Herzen eines Soldaten auch Platz für einen Dichter ist. Nun gut, ich bin sicher, dass im Herzen des Generals Pinochet dafür kein Platz ist. Wenn, politisch gesprochen, dann müsste man einen ihm ähnlich suchen. Paradoxerweise würde man diesen in Stalin finden. So wie General Ibáñez wie ein chinesischer Mandarin aussah, ist Pinochet rassisch gesehen ein Tatare. Das darf uns nicht wundern, wenn es sich um dieses Land und seine Gestaltung handelt, die wir bereits untersuchten. Nur durch das Zutagetreten an die Oberfläche des asiatischen Elements des Mapuche und des Mestizentums ist eine so lange Diktatur in Chile zu erklären und vorher niemals möglich gewesen, auch während der portalianische und der weiße westgotische Geist lebendig waren. Das Kinche-Prinzip des araukanischen Kinchikona, das germanische Führerprinzip, ist entweiht worden, weil der Kinche über die notwendige und für die Gefahr und den Notfall erlaubte Zeit hinaus an der Macht geblieben ist. Er hat sich in eine asiatische, afrikanische, mittelamerikanische, lateinische oder tropische Diktatur verwandelt, in keine arische, noch im Einklang mit der einheimischen Tradition eines Chile, das es schon nicht mehr gibt. Am nächsten Tage kehrte ich in das Verteidigungsministerium zurück, um den Mitgliedern der Junta mein Buch über die Antarktis, wer ruft da im Eise, zu überreichen, ebenso meinem Bericht über die Guerilla, wovon ich eine Kopie in den Archiven des Außenministeriums gefunden hatte. Ich wartete im Vorzimmer auf die Junta-Mitglieder, die in einer Versammlung waren. General Pinochet kam als erster heraus. Ich übergab ihm den Bericht. Nach ihm kam General Leid. Sehr schnell ließ Pinochet den Bericht in seiner Aktentasche verschwinden, so dass Lai ihn nicht sehen konnte. Diese Geste war für mich sehr aufschlussreich. Danach unterhielten wir uns ein wenig. Pinochet sah mich an und sagte, es wird geschossen, wobei in seinen Augen ein Leuchten, ein Funkeln war. Lai stellte jedoch richtig, nein, die Geräusche kommen von der Wasserleitung. In diesen Reaktionen spiegelten sich zwei entgegengesetzte Persönlichkeiten. Es war klar, Pinochet hat gewusst, dass es keine Schüsse waren, aber er wollte den Zivilisten, den Coup Calon, Spitzname für Zivilisten im Pazifikkrieg, erschrecken. Lai hatte solches nicht im Sinn und sagte die Wahrheit.